Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Eine Zeit lang war es ja so, im App Store gab es Unmengen Twitter-Apps. Nachdem Twitter da so, na ihr wisst schon, macht, hat das nachgelassen. Und was gibt es jetzt? Was hat die Twitter-Apps abgelöst in der Mehrzahl? Foto-Apps. Filter und gewissermaßen nochmal Filter. Eine dieser Foto-Apps, über die möchte ich heute ein wenig sprechen, nämlich über Camu, die Kamera für perfekte Fotos. Universal App 3.0.1 ist die aktuelle Versionsnummer, 18,6 MB ist die Größe, Deutsch, Englisch, Chinesisch, Japanisch und so weiter werden als Sprachen unterstützt und es gibt tatsächlich allerdings auch In-App-Käufe, nämlich einmal entweder Unlock All, damit sind wohl die Filter gemeint, für 1,99 € oder einzelne Filterpakete für jeweils 1,99 €. Macht natürlich mehr Sinn, Unlock All zu machen. Die Kamera, also es ist eine Kamera-App, es ist nicht nur eine Fotobearbeitungs-App, sondern auch eine App, mit der ihr Bilder machen könnt. Ihr könnt ganz normale Bilder machen und dann Filter drüber legen, die ihr mit einem Wischen über das Display auswählt und die Intensität mit dem Wischen von oben nach unten einstellt. Das kennt man in der Art der Bedienung schon von Snapseed. Ihr könnt allerdings auch einstellen, zum Beispiel, dass ihr Collagen fotografieren wollt, sagt ihr, eine Dreier-Collage, und dann können jeweils drei Bilder gemacht werden. Das ist ganz nett, aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt haben muss. Es gibt ja auch Apps, mit denen ihr Collagen machen könnt oder am Computer mit, keine Ahnung, Photoshop oder was auch immer. Als einzelne Collagen-App kann ich übrigens Diptyque empfehlen. Dann gibt es auch noch den Superfokus. Das wird betitelt mit The Most Authentic Blur Effect. Sprich, dass auf etwas im Vordergrund oder auf das, worauf ihr fokussiert wird und die Umgebung Vignetten-Blur-artig mäßig unscharf gestellt wird. Das ist nett und das funktioniert auf jeden Fall auch gut. Und viele Funktionen, also zum Beispiel die Collagenfotografie oder sonst was, sind auch tatsächlich gratis nutzbar. Trotzdem bietet Camu nicht jetzt etwas, was man nicht schon in anderen Apps gesehen hat oder was man mit anderen Apps, die man vielleicht schon installiert hat, nicht auch hinkriegen würde. Somit würde ich sagen, Camu, die Kamera für perfekte Fotos, also der Titel ist ein wenig hochgegriffen, aber es ist auf jeden Fall, wenn man eine App sucht mit die Filter, die hat, die ganz nett aussehen und sonst so einiges in einem, alles in einem bietet, macht die mit der Gratis-Variante, die ihr natürlich einfach so ausprobieren könnt, definitiv nichts verkehrt. Eine wirkliche Download-Empfehlung kann ich für Camu allerdings nicht aussprechen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.